Ecke finden, hab ich meine größte Lust. Meine Hände gleiten zärtlich hin zu deiner süßen Brust und hinab dann hin zu deinem runden, wohlgeformten Po. Hab den Ausgangspunkt gefunden, Wollust überkommt mich so. Himmel und Hölle sind in Bewegung, meine Gedanken in höchster Erregung. Gefühle überkomm ich der zärtlichsten Art, wenn meine Lippen berühren dich dort zart. Welle um Welle ist dein Körper erbeben, du liegst nicht hier, nein, du scheinst zu schweben. Erklimmst hier den Gipfel auf dem Pfade der Lust. Ich sichere den Aufstieg dir von meiner Basis hier. Wollust mich verzehrt dabei schier. Himmel und Hölle sind in Bewegung, meine Gedanken in höchster Erregung. Gefühle überkommen mich der zärtlichsten Art, wenn meine Lippen berühren dich dort zart. Himmel und Hölle sind in Bewegung, meine Gedanken in höchster Erregung. Gefühle überkommen mich der zärtlichsten Art, wenn meine Lippen berühren dich dort zart.